Strukturen. Übung 20. Hören Sie die Fragen und antworten Sie. 1. Ist es schon 20.30 Uhr? 2. Ist das Restaurant schon geöffnet? 3. Haben Sie eine Bar? 4. Gibt es keine Garage? 5. Haben Sie keine Briefmarken?